du bereit. Mit deiner Schuld vor Gott zu stehen, bist du bereit. Komm zu Jesus, er verzeiht, wenn du deine Schuld bereust. Komm, erleb die Gnade heut, nur durch sie wirst du. Denkst du, du lebst ganz gut auf Erden, hast nicht getötet, nicht geraubt, und nach dem Tod, da wird's schon werden, hast ja auch an Gott geglaubt, wenn du meinst, wärst du bereit, heut von dieser Welt zu gehen, wärst du bereit, mit deiner Schuld vor Gott zu stehen, wärst du bereit, komm zu Jesus, er verzeiht. Schuld vor Gott zu stehen, wärst du bereit. Komm zu Jesus.